Gelbe Telekom, Oldschool Fernsprechkabine, Bismarckstraße 91, Ecke Hindenburgstraße an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört das H-Studio Nummer 91, Perückenstudio, das in der Schaufensterauslage ein Schild aufgestellt hat mit Aufschrift Mittwoch Spartag. Ja, im Schaufenster dann auch noch ein weiteres Hinweisschild, das eben darauf hinweist, dass dieses Perückenstudio über einen separaten Raum verfügt, wo die Beratung erfolgt, sodass eben der Kunde sich ganz ungestört wissen kann. Ansonsten zur Innenausstattung dieser gelben Oldschool-Telefonzelle gehören einige eingeritzte Telefonnummern und Buchstaben sowie Namen, unter anderem der Name Danny, ja, und eine ziemlich abgekratzte ehemalige Telefonbuchablage. Die Fernsprechkabine befindet sich in einer Unkraut überwucherten Insel, wobei das Unkraut hier von allen Seiten hochwuchert. Ansonsten hier in der Oldschool-Fernsprechkabine keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.